Dies sind weitere Sprüche von Salomo. Die Männer von König Hiskia schrieben sie auf. Zweiter: Gott versteckt Dinge. Das ist seine Ehre. Könige suchen nach Antworten. Das ist ihre Ehre. Dritter: Der Himmel ist hoch und die Erde ist tief. So tief sind auch die Gedanken eines Königs. Vierter: Nimm den Schmutz aus dem Silber weg. Dann macht der Silberschmied ein schönes Gefäß daraus. Fünfter: Schicke böse Menschen vom König weg. Dann wird seine Herrschaft gut und sicher sein. Sechster: Sei nicht stolz vor dem König. Suche dir keinen Platz bei den wichtigen Leuten. Siebter: Es ist besser, wenn man dich nach vorne ruft. Man soll dich nicht vor allen wegschicken. Achten: Fange nicht zu schnell einen Streit an. Sonst weißt du am Ende nicht, was du tun sollst. Neunter: Sprich mit deinem Nachbarn über das Problem. Aber erzähle keine Geheimnisse von anderen Leuten. Zehnter: Sonst hören es andere Menschen. Dann hast du einen schlechten Ruf. Elfter: Ein gutes Wort zur richtigen Zeit ist wertvoll. Es ist wie Gold in einer Schale aus Silber. Zwölfter: Ein weiser Rat für einen guten Zuhörer ist wertvoll. Er ist wie Schmuck aus feinem Gold. Dreizehnter: Ein treuer Bote ist wie kühler Schnee bei der Ernte. Er macht seinen Herrn sehr froh. 14. Wolken und Wind bringen manchmal keinen Regen. So ist ein Mann, der Geschenke verspricht und sie nicht gibt. 15. Mit viel Geduld kann man einen Richter überzeugen. Sanfte Worte können viel erreichen. 16. Wenn du Honig findest, eis es nur so viel wie nötig. Wenn du zu viel isst, wirst du krank. 17. Besuche deinen Nachbarn nicht zu oft. Sonst hat er keine Lust mehr auf dich. 18. Ein falscher Zeuge lügt über seinen Nachbarn. Er ist wie ein Hammer oder ein scharfes Schwert. 19. Vertrauen in einen Lügner in der Not ist schlecht. Es ist wie ein kaputter Zahn oder ein kranker Fuß. 20. Singe keine fröhlichen Lieder für einen traurigen Menschen. Das ist wie Essig auf einer Wunde. 21. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm Brot. Wenn er Durst hat, gib ihm Wasser. 22. Dann wird er sich über sein Verhalten schämen. Und Gott wird dir eine Belohnung geben. 23. Der Nordwind bringt Regen. Heimliches Reden über andere bringt böse Gesichter. 24. Es ist besser, allein auf dem Dach zu wohnen. Es ist schlecht, mit einer streitsüchtigen Frau im Haus zu sein. 25. Gute Nachrichten aus einem fernen Land sind gut. Sie sind wie kaltes Wasser für einen durstigen Menschen. 26. Ein guter Mensch gibt vor bösen Menschen nach. Er ist wie eine Quelle mit schmutzigem Wasser. 27. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Zu viel Ehre für sich selbst suchen ist auch nicht gut. 28. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist schwach. Er ist wie eine Stadt ohne Mauern.